bis seit der Jugend wollte ich durchreisen, mit gekadeten Schopenhauer Sprache sprechen und ihren angesehenen Nachkommen, Autoren eines wiederaufgebauten Imperiums. Das Kino von Lange, Herzog und Fassbinder verkündete kosmopolitische Metropolen. Doch ein Spanier, den wir unterwegs trafen, warnte uns, dass du das Fremde verachtest. Ein Argument, das mich von deinen Faden abhielt. Ich gehorchte meinem Vater und reiste nach Amerika, wo ich Hegel und Nietzsche studierte. Ein Stipendium botest du mir ohne Unterstützung an, wie es jedem Neuankömmling zuteil wird, der es wagt, auf deinem Boden zu lernen. Erst als ich im Zentrum Longhorns lebte, lud mich eine verliebte Freundin zu ihrer Hochzeit ein. Glücklich sprach ich mein jahrelang gepflegtes Deutsch. Mein spätes Geschenk war ein unbeabsichtigter Affront, der mich von wohlhabenden Gästen ausschloss. Ich liebte deine Museen und Alleen, wie ich schon deine Geschichte und deine Gedichte liebte. Und das Leben brachte mich dreimal auf deine Straßen. Beim ersten Mal beschimpfte mich ein Radfahrer. Beim zweiten Mal erlöste dich ein Araber. Beim dritten Mal wollte ein Marine mich töten. Doch der Zorn des Erben warf ihn mir zu Füßen. Wie ein zerteilter Wurm kroch er davon. Warum hast du gegen mich intrigiert? Mein Schutz veranlasste dich dazu, mit einem Fußballer, einer Ministerin und einem Papst zu konspirieren. Zu spät hast du erkannt, dass dein Gott tot war. Ich gehorchte meinem Vater und reiste nach Amerika, wo ich Hegel und Nietzsche studierte. Ein Stipendium botest du mir ohne Unterstützung an, wie es jedem Neuankömmling zuteil wird, der es wagt, auf deinem Boden zu lernen.